Next Saturday evening from 6 o'clock, you're on BBC Radio 3. Sie hören BBC 3 Jazz Scene. Ich habe heute Abend den amerikanischen Pianisten Evan Horn zu Gast. Gestern Abend bestritt er seinen ersten Auftritt im Ronnie Scott's vor einer ansehnlichen Zuschauermenge. Die meisten Gäste wussten vermutlich nicht, dass sie es mit einem ehemaligen Privatdetektiv zu tun hatten. Bei seinem letzten Auftrag half Horn dem FBI bei der Festnahme einer Serienmörderin in Los Angeles. Willkommen in London, Evan. Danke für die Einladung. Klingt immer so, als sei das Klavierspielen eine Nebenbeschäftigung für mich. Bis Samstag spielt Evan Horn noch im Ronnie Scott's. Zum Anfang möchte ich ein Stück von seiner ersten Platte als Bandleader spielen. Wir hören jetzt Just Friends hier auf BBC 3 Jazz Scene. Auf der Suche nach Chet Baker. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Bill Moody. Übersetzung aus dem Amerikanischen Anke Caroline Burger. Bearbeitung Wolfgang Sesko. Vergiss es, Ace. Was? In was immer du mich da verwickeln willst. Nun komm schon, Evan. Hör es dir wenigstens an. Reine Zeitverschwendung. Ich frag dich noch nicht mal, warum du in London bist. Ace ist Englischprofessor in Las Vegas. Forschungssemester. Ein großer, gutmütiger Kerl. Ein guter Freund, der nach zwei Dingen verrückt ist. Jazz und Tennis. Seine Kenntnis der Geschichte des Jazz ist beeindruckend. Ich war an der Reihe und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Vor allem, als sich diese andere Sache ergeben hat. Nur, sein Übereifer hat mich schon zweimal schwer in die Bredouille gebracht. Diesmal nicht. Na schön. Was für eine andere Sache, Ace? Ein Buchvertrag, den ich praktisch schon in der Tasche habe. Wer ist der Jazzmusiker, über den am meisten geschrieben worden ist, der die meisten Platten eingespielt hat und der nach wie vor von einem geheimnisvollen Nimbus umgeben ist? Miles Davis? Warm. Instrument stimmt man nicht. Ich gebe auf. Komm schon, Evan. Er wird oft mit James Dean verglichen. Tragisches Leben, ungemein erfolgreiche Karriere und rätselhafte Todesumstände. Chet Baker natürlich. Na schön, du kriegst also einen Vertrag für ein Buch über Chet Baker. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich für dich. Schön zurückhaltend bleiben, du bist schon mal auf ihn reingefallen. Es ist vom Schicksal vorherbestimmt, Evan. Dass ich dich im Radio gehört habe, dass wir beide in London sind. Wusstest du, dass Chet Baker keine Flugstunde von hier in Amsterdam gestorben ist? Na und? Und nun bist du hier in London und spielst demnächst in Amsterdam. Es ist vorherbestimmt. Nein, Ace, nichts ist vorherbestimmt. Diesmal nicht. Und das mit dem Gig in Amsterdam ist auch noch nichts Festes. Na schön, ich will dir nichts vormachen. Der Buchvertrag ist nur provisorisch, weil ich Ihnen versprochen habe, dass du Co-Autor wirst. Was soll das, Ace? Hinter meinem Rücken? Evan, wir waren Partner, hast du das vergessen? Wir haben immer gut zusammengearbeitet. Naja, Ace hatte mir das erste Engagement nach meinem Unfall verschafft. Da hatte ich mich von ihm zu Recherchen anheuern lassen, bei denen ich fast draufgegangen war. Ich brauche dich, Evan. Es ist unheimlich wichtig für mich. Sonst würde ich dich doch nicht bitten. Hör auf, Ace. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Chet Baker ist eine völlig andere Geschichte. Was denn für eine Geschichte? Das war ein Unfall. Ein Sturz aus dem Fenster, soweit ich weiß. Tut mir leid, Mann. Wirklich, aber ich kann dir da nicht helfen. Ace, du musst das alleine machen. Habe ich überhaupt erwähnt, dass du als Autor genannt würdest? Dein Name würde auf dem Bucheinband stehen. Ace. Du sollst das nicht anonym machen oder so. Ace! Ja, ist schon gut, schon gut. Aber versprich mir wenigstens, dass wir uns in Amsterdam auf ein Bier treffen. Ich wohne im Prinz Hendrik Hotel. Es muss doch jede Menge Materialien zu Chet Baker geben. Wenn du nach Amsterdam fährst, kannst du mit ein paar Musikern reden, vielleicht mit der Polizei. Ich weiß, wie man recherchiert. Dann musst du nicht langsam gehen? Dein Auftritt heute Abend, oder? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie verzweifelt Ace wirkte. Was hat er mir verschwiegen? Es ist uns eine große Freude, den Pianisten Evan Horn begrüßen zu dürfen. Er ist Amerikaner, aber daraus wollen wir ihm keinen Vorwurf machen. Evan Horn. Die Woche im Ronnie Scott's hätte gar nicht besser laufen können. Mein Agent hatte den Gig in Amsterdam festgemacht. Ich gab ihm den Namen von Ace Hotel. Man sollte ihn benachrichtigen, dass ich auf dem Weg zu ihm war. Amsterdam. There's much more freedom. You know where he jumped out. Chet Baker. Yeah, that hotel? Died in Amsterdam on 13th May, 1988. Chet Baker was found at 3 o'clock a.m. I had the feeling here that he was laying on the sidewalk somewhere in the city of Amsterdam in the center. People are not so uptight about petty things. What happened exactly? If he fell down or he jumped, nobody knows. So viele Fahrräder. Hunderte, vielleicht noch mehr. Die meisten einfache, schwarze Hollandräder. Viele mit Korb, stehen in Fahrradständern, lehnen an Geländern, sind an Zäune angeschlossen und nehmen praktisch den gesamten Bahnhofsvorplatz ein. So viele Fahrräder habe ich noch nie gesehen. Die gehören den Pendlern. Wie? Trenchcoat, Aktentasche, ein freundlicher Einheimischer. Die Leute radeln zum Bahnhof, stellen das Rad hier ab und fahren wieder damit nach Hause, wenn sie zurückkommen. In Amsterdam gibt es nicht viele Parkmöglichkeiten. Fahrräder sind das Haupttransportmittel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Woher wusste der eigentlich, dass er Englisch mit mir sprechen muss? Warten Sie, vielleicht können Sie mir helfen. Ja? Kennen Sie das Prinz Hendrik Hotel? Ja, das ist ganz in der Nähe, drüben, auf der anderen Seite des Platzes. Danke. Vielen Dank, Sir. The Hass. You are welcome. Evan Horn, angenehm. Also, vielen Dank, Mr. De Haas. Sehr nett von Ihnen. Keine Ursache. Viel Spaß in Amsterdam. Chet Baker, Trompeter und Sänger, starb hier am 13. Mai 1988. In seiner Musik wird er weiterleben, für alle, die hören und fühlen wollen. Am Eingang des Prinz Hendrik hängt eine Gedenktafel und ein Relief. Wie gut der Künstler das zerfurchtige Sicht getroffen hat. Daneben eine Liste der Stifter. Ich überfliege die Namen, kenne aber außer einigen Plattenfirmen keinen. Sie haben Zimmer T18. Das ist nicht das Zimmer, in dem Chet Baker gewohnt hat. Danke. Danach hatte ich auch nicht gefragt. Wohnt zufällig ein Charles Buffington hier? Mr. Buffington ist vor 2 Tagen abgereist. Er hat im C20 gewohnt. Dem Chet Baker Zimmer? Genau. Merkwürdig. Hat Ace meine Nachricht nicht erhalten? Oder hat er schon alles herausgefunden und ist auf dem Weg nach Hause? Die Tür zum Zimmer C20 steht offen, sauber und aufgeräumt. Ein gewöhnliches Hotelzimmer, das auf seinen nächsten Besuch erwartet. Nirgends eine Gedenktafel, auf der steht, hier schlief Chet Baker. Ich gehe zum Fenster. Hat er sich hinausgelehnt? Ein Mädchen nachgesehen? Ihm zugewinkt. Das Regenrohr, das am Haus hinunterführt, kann ich fast berühren. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die Kracht. Vielleicht hat er auch einfach nur auf der Fensterbank gesessen, Heroin in den Adern und ist kurz weggedöst. Ach was, über Chet Baker soll Ace sich den Kopf zerbrechen, nicht ich. Unter der Fensterbank ist ein langer Heizkörper. Irgendetwas klemmt dahinter. Ich ziehe es hervor. Eine flache Dokumentenmappe aus Leder. Die würde ich im Schlaf erkennen. Ace hat das Ding immer mit sich herumgeschleppt. Sie enthält dünne Ordner, bedruckte Seiten, handgeschriebene Notizen, Zeitungsausschnitte, Telefonnummern, unter anderem die des Netherlands Jazz Archiv Amsterdam, Fotos, alles über Chet Baker. Ace Recherchen, was soll das? Wer hat diese Mappe hier versteckt? Ich klemme sie mir unter den Arm und schleiche in mein Zimmer. In einem Fach ganz hinten in der Mappe ein paar Schnappschüsse von einem selbstzufrieden grinsenden Ace, der vor der Chet Baker Gedenktafel vor dem Hotel steht. Wer die wohl geschossen hat? Das ergibt alles keinen Sinn. Mr. Stone, Erwin. Fall asleep? Any fell? That's what I think. It is dark. His face is covered with blood. But Holland is another thing, you know. I mean, it's like coming to a country where there's a permanent 24-hour party going on all year. If he fell down or he jumped, the only man who knows is Mr. Baker himself. Ja, doch, ja. Was? Fletcher Page? Der war doch früher fast eine Legende. Eine Art Lester Young oder Dexter Gordon. Hat bestimmt schon mit allen Musikern von Format gespielt. Ja, vom Namen her kenne ich ihn, aber ich habe seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Lebt er noch? Ach, hier in Amsterdam, ja. Was? Gemeinsame Auftritte? Mit Fletcher Page? Wirklich? Fletcher Page, dieser großartige Tenorsaxophonist, war also auch einer von jenen Auslandsamerikanern geworden, die ein Publikum in Europa finden, sich dort wohlfühlen und bleiben. Ich wette, du hast mich für tot gehalten, was? Mach dir nichts draus, viele Leute halten mich für tot, besonders die Plattenfirmen. Ein Schlagzeug ist aufgebaut, neben dem Flügel liegt ein Bass auf der Seite. Wo sind die anderen? Kommen später. Er ist ziemlich klein und schlank und trägt eine Nickelbrille. Seine Haare und sein sorgfältig gestutzter Bart sind schwarz-weiß gesprenkelt. Ich dachte mir, wir zwei sollten uns erstmal beschnuppern. Probier doch mal den Flügel aus. Okay. Ein Prachtstück. Wir sind beide als Solisten angekündigt, ist dir hoffentlich recht. Also dürfen wohl wir beide die Stücke aussuchen. Ich habe ein paar Sachen geschrieben, aber heute Abend halten wir uns am besten an Standards, Blues und so Zeug. Gebongt? Ja, geht klar. Wie wär's mit Stella by Starlight? Oh, eins meiner Lieblingsstücke. Fletcher und ich sind richtig gut zusammen. Besser, als ich es für möglich gehalten hätte. Der Bassist und der Drummer spüren es und sind klug genug, uns nicht in die Quere zu kommen. Uns nur den Rücken zu decken. Wahnsinn. Fletcher Page. Universität von Nevada, Fachbereich Anglistik. Was kann ich für Sie tun? Könnte ich bitte mit Professor Buffington sprechen? Professor Buffington hat ein Urlaubssemester. Er ist erst im nächsten Semester wieder da. Ich bin ein Bekannter von ihm. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn erreichen könnte? Nee, er ist zu Forschungszwecken in Europa. Weitere Informationen haben wir leider nicht. Am nächsten Tag zeigt Fletcher mir die Altstadt. Hier kann man im Umkreis von 500 Metern kiffen, saufen, vögeln und in der ältesten Kirche Amsterdams seine Seele retten. Irre. Mittagessen mit Fletcher im New Orleans. Wie lange lebst du schon hier? Seit 18 Jahren. Ein paar Abstecher nach Stockholm, Kopenhagen, Paris, aber meistens war ich hier. Coole Stadt. Haben sie dich auch im Prinz Hendrik untergebracht? Eine nette Gedenktafel haben sie da für Chet Baker aufgehängt. Hast du je mit ihm gespielt? Ja, ein paar Mal schon. Aber Chet war in seiner eigenen Welt. Hat sehr schön gespielt. Aber das Dope hat ihn total fertig gemacht. Und was ist deiner Meinung nach mit ihm passiert? Wenn man das wüsste. Es gibt jede Menge Storys. Er hat sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt und ist gefallen. Er wurde gestoßen oder hat versucht, das blöde Regenrohr hochzuklettern und ist dabei gestürzt. Wer sollte ihn denn stoßen? Ein Dealer vielleicht? Gerüchten zufolge hatte er bei dem letzten Studiotermin in Deutschland einen Haufen Kohle gemacht, wurde bar bezahlt und fuhr dann wie immer umgehend hierher, um sich Stoff zu besorgen. Aber ich neige zur Version, dass er aus dem Fenster gefallen ist. Er ist einfach eingeschlafen und gestürzt. Hat sich irgendjemand danach erkundigt? Ich habe einen Freund, der auch hier in der Stadt sein sollte. Ein ganz großer Kerl? Professor? Ja, der war hier. Hat eine Menge Fragen gestellt. War fast wie bei einem Verhör. Mit Aufnahmegerät und so einem Scheiß. Ja. Der ist spurlos verschwunden. Im Hotel hat man mir gesagt, dass er schon abgereist ist. Das sieht ihm gar nicht ähnlich, sich einfach so zu verdrücken. Na und? Eine Menge Leute reisen aus Hotels ab. Ja, schon, aber an der Sache ist was faul. Oje, da kommt Chef. Fletcher, was geht ab, ein großer, Alter? Schlaksiger, junger Schwarzer in Jeans, Rolli, Ledermantel und Sonnenbrille kommt hereinstolziert, sieht uns und schlendert zu unserer Sitzecke. Ey, und du bist bestimmt der Pianomann. Evan Horn. Wow, der Meisterdetektiv. Sagt Darren hallo. Hallo, Darren. Er hält sich für den coolsten Typen in ganz Amsterdam. Wie ich höre, habt ihr den im Bimhäus gestern Abend ordentlich eingeheizt, ne? Hast denn gar nichts zu tun, Darren? Du störst uns beim Essen. Hey, cool, kein Problem. Ich hab jede Menge zu tun. Vielleicht komme ich heute Abend mal vorbei und zieh mir ein paar Sounds rein. Ey. Man sieht sich. Wer war das denn? Darren Mitchell aus Newark ist vor ein paar Jahren rübergekommen und seitdem hier ansässig. Ich weiß eigentlich gar nicht, was er so treibt, außer dass er den coolen Typen raushängen lässt und mir auf die Nerven geht. Er erzählt allen, die es hören wollen, dass er immer mit Chet zusammengehangen hat, als der noch am Leben war, dass er ihm Stoff besorgt hat und so einen Scheiß. Dabei war er damals noch gar nicht hier. Hör zu, Alter. Ich weiß, dass du dir Sorgen um deinen Freund machst, aber wahrscheinlich gibt es für das Ganze eine simple Erklärung. An deiner Stelle würde ich es einfach auf sich beruhen lassen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Da ist noch etwas. Ich berichte Fletcher vom Fund der Aktenmappe. Falls du nicht zurück ins Detektivgewerbe willst, gibst du die Mappe von deinem Freund schön an der Rezeption ab. Soll er sie sich abholen oder ihr hinterher telefonieren? Man kann nie wissen. Vielleicht hat er sie wirklich schlicht und einfach vergessen. Die würde er doch nicht einfach da lassen. Erst recht nicht so versteckt. So gut versteckt weiß ich nun auch wieder nicht. Du hast sie ja gefunden. Ja, genau. Und das stört mich. Was, wenn Ace gezwungen wurde, das Hotel zu verlassen und irgendwohin verschleppt worden ist? Dann hat er die Mappe versteckt und liegen gelassen in der Hoffnung, dass irgendjemand, das Zimmermädchen, der nächste Gast, sie früher oder später finden und abgeben würde? Oder hat er damit gerechnet, dass ich sie finden würde? Wieso hat er dann keine Botschaft an mich hinterlassen? Aber wenn dich die Sache so beschäftigt, warst du schon bei der Polizei? Inspektor Decker, was kann ich für Sie tun? Es geht um einen Bekannten. Ich glaube, er ist verschwunden. Er hat im Prinz-Hendrik-Hotel gewohnt. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen, bitte? Reisepass? Natürlich. Warum sind Sie in Amsterdam? Tourist? Nein, ich bin Musiker. Ich trete im Bimhäus auf. Aber es geht nicht um mich, sondern um meinen Bekannten. Möglicherweise ist er in Schwierigkeiten. Charles Buffington. B-U-F... Mr. Horn, spricht man das so aus? Ja. Ihr Bekannter ist Tourist? Ja. Nun ja, er stellt hier Nachforschungen an über einen Musiker, der vor einigen Jahren in Amsterdam gestorben ist. Chet Baker war... Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Ihrem Bekannten etwas zugestoßen sein könnte? Hat er seine Hotelrechnung nicht bezahlt? Nein, ja, ich meine doch, er hat sie bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich mache mir nur Sorgen. Ich spiele kurz mit dem Gedanken, ihn über die Aktenmappe zu informieren. Lass es dann aber. Ich verstehe. Aber vielleicht ist Ihr Bekannter einfach abgereist. Da er das Hotel verlassen hat, kein Geld schuldig geblieben ist und keine Nachricht hinterlassen hat, weiß ich nicht, was wir unternehmen sollten. Tut mir leid. Hi Ace, hier Evan. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass du schon wieder zu Hause bist. Falls du das hier hörst, ich bin in Amsterdam im Prinz Hendrik. Morgen gehe ich beim niederländischen Jazzarchiv vorbei. Ace ist bestimmt da gewesen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hoffe es. Ein Freund von mir war möglicherweise hier, um über Chet Baker zu forschen. Ein Amerikaner, er heißt Buffington. Charles Buffington. Ja. Er war vor ein paar Tagen hier und hat sich unser Pressearchiv angesehen. Ah, wusste ich's doch. Und Sie? Ich? Sind Sie auch zu Forschungszwecken hier? Nein, ich bin Musiker. Aha. Pianist. Aber könnte ich die Materialien sehen, die sich mein Bekannter angesehen hat? Sind Sie etwa Evan Horn? Ja, warum? Woher wissen Sie das? Dann ist das hier für Sie. Mr. Buffington hat mir den Umschlag gegeben und gesagt, der sei für Sie. Eindeutig Ace Handschrift. Lieber Evan, du bist hier und demzufolge der Fährte genauso heiß hinterher wie ich. Dachte ich mir doch, dass du ihr nicht würdest widerstehen können. Eine wundervolle Einrichtung hier. Freundliche Angestellte. Schade, dass wir uns im Hotel verpasst haben, aber die Suche geht weiter. Die Suche geht weiter. Gus, Ace. Hat er das geschrieben, nachdem er aus dem Hotel verschwunden ist? Wie wär's mit einem warmen Willkommensapplaus für Alan Horn? Fletcher Page ist ein Wunder. Jeden Abend spielt er mit der Professionalität eines erfahrenen Veteranen und der Begeisterung eines Jungen beim ersten Auftritt. Kennst du On Green Dolphin Street? Ja, das kenne ich. Balladentempo? Das Stück wird für gewöhnlich im mittleren Tempo oder sogar noch schneller gespielt. Fletcher schleicht sich herein, als würde er einen Vorhang teilen. Überwältigt mich und die Zuhörer mit langen, eleganten Linien, die bisweilen fast wie Schreie klingen und wie wattige Wolken noch lange in der Luft hängen. Fletcher sieht mich über sein Saxophon hinweg an, als wollte er sagen, hier gehörst du hin. Ich weiß, dass er recht hat. Auch wenn dies nur Augenblicke sind, sie bedeuten alles. Wie bist du auf Green Dolphin gekommen? Ich habe heute im Jazzarchiv einen Film über Jets letzte Tage gesehen. Eine holländische Fernsehproduktion. In dem Film kommt ein Interview mit einem Pianisten in Rotterdam vor. Er ist im Dizzy Café aufgetreten. Er hat gesagt, dass Jet einfach hereingekommen und zur Bühne gegangen ist und gefragt hat, ob er mitspielen darf. Zwei Stücke haben sie gemacht. Eins davon war On Green Dolphin Street. Ja, das hat er oft gespielt. Es war vielleicht das allerletzte Stück, das Jet gespielt hat. Schien mir einfach angebracht. Auf Jet. Cheers. Fletcher, ich muss dir noch was erzählen. Na schön, Mann. Lass hören, aber mach schnell. Ich will ins Bett. Die Polizei war heute bei mir im Hotel. Ace Jacke wurde gefunden. In der Tasche waren seine Visitenkarten. Verdammt. Brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß schon, dass du ihnen nichts von der Aktenmappe erzählt hast. Habe ich recht? Es schien mir noch nicht der geeignete Zeitpunkt dafür zu sein. Wann ist denn der geeignete Zeitpunkt, Mann? Du musst diese blöde Mappe morgen früh zur Polizei bringen, damit du sie los bist. Kapiert? Ja, ich weiß. Du bist verrückt, Mann. Weißt du das? Komm, Schluss für heute. Gute Nacht. Zurück am Hotel. Jets Bild wirkt wie ein Magnet auf mich. Was das wohl gekostet haben mag. Wer hat es in Auftrag gegeben? Irgendwas macht in meinem Kopf Klick, als ich die Liste der Sponsoren durchlese. Ich entschließe mich, ein bisschen durch die Altstadt zu laufen und vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen. Schlafen kann ich nicht. Mit Ace ist nichts gelöst. Spontan bleibe ich vor einem Coffeeshop stehen. Warum nicht? Ich habe sowas schon ewig nicht mehr gemacht. Eine Speisekarte für Marihuana in der Hand zu halten, ist ein merkwürdiges Gefühl. Thai-Sticks, Maui Maui, marokkanisches Haschisch. Bevor ich es mir anders überlegen kann, bestelle ich schnell einmal mittelstark aus Humboldt County in Nordkalifornien. Warum nicht die Heimatmannschaft unterstützen? Während ich warte, sehe ich einen Mann hereinkommen, der mir einen schnellen Blick zuwirft und auf die Theke zugeht. Er kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann ihn nicht einordnen. Als der Joint fertig ist, gehe ich zurück an meinen Tisch und stecke ihn an. Ich atme den süßlichen Rauch tief ein und halte so lange wie möglich die Luft an. Unwillkürlich sehe ich mich um. Ganz ruhig, es ist alles legal. Wir sind in Amsterdam. Ich nehme noch einen langen Zug und merke, wie es meinen Körper packt. Viel zu schnell. Vielleicht habe ich mittelstark unterschätzt. Ich habe das Gefühl zu fallen und lehne mich zurück in das Polster. Versuche mich zusammenzureißen, aber alles ist wie in einem wirbelnden Nebel. Ich muss hier raus, an die frische Luft. Alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ich will nur raus. Danke. Oh Gott, die Dieses Zeug ist Wahnsinn. Aus dem Nichts ist auf einmal jemand da. Steht rechts vor mir, mitten in der Gasse. Und sieht mich an. Nein. Nein, ich sehe nicht. Chad. Ich sehe ihn deutlich. Das glatte junge Gesicht. Die tolle, die ihm in die Stirn fällt. Die Lippen verziehen sich ein wenig nach oben. Und Chad Baker lächelt mich an. Chad, wo ist deine Trompete? Er blickt zum Abflussrohr, das am Gebäude hoch zu dem Zimmer führt, aus dem er gestürzt ist. Es ist zu schaffen, oder? Chad Baker betrachtet mich mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen, nickt fast unmerklich, dann dreht er sich um, Chad, und geht weg. Chad, du musst es mir sagen. Was hat er mir zeigen wollen? Warte! Was soll ich machen? Ist das die Lösung? Wieder Unsinn. Chad, wo bist du? Ich fliehe. Yes. Mm-hmm. I really have. Yeah, I was locked up in 62. I mean 60. We had found some drugs on the hotel room. Now it's 1988, and I have all that experience, all those years of having played behind me. After 40 years of playing, I mean... There's a possibility that maybe he, in using the drugs, he had the idea that he could fly or something else. Hey, Piano Man! Mr. Horn? Bist du denn völlig verrückt geworden, du blöder Hund? Mr. Horn? Ja? Sie haben eine größere Menge eines starken Betäubungsmittels zu sich genommen. In diesen Mengen ist es sehr gefährlich. Sie müssen vorsichtiger sein. Werde ich. Vielen Dank, Doc. Sie haben eine kleine Schürfwunde am Kopf. Nichts Ernstes. Allerdings müssen Sie einige Formulare ausfüllen, bevor ich Sie entlassen kann. Für ihn bin ich ein leichtsinniger amerikanischer Tourist, der es schrecklich aufregend findet, legal Haschisch zu rauchen. Hey, Evan! Was zum Teufel soll das? Über eine Stunde lang hast du was von Chad Baker geheult. Du hast versucht, die Regenrinne an deinem Hotel hochzuklettern, Ich habe Mann. Chad Baker gesehen, wirklich. Einen Scheißdreck hast du gesehen. Er stand da, in der Mann, Gasse. Du musst ja auf einem irren Trip gewesen sein. Wahrscheinlich glaubst du diese Story, Chad hätte seinen Schlüssel vergessen, versucht, an dem Rohr hochzuklettern, wäre abgerutscht und auf seinem dummen Kopf gelandet. Ja. Und dann unten auf der Straße krepiert. Das scheint mir eine Möglichkeit zu sein. Oh Mann. Zum Glück hat Darren sich gerade in der Gegend rumgetrieben. Ja, Mann. Endlich hat der Junge mal was zustande gebracht. Ich muss mich wohl noch für gestern Nacht bedanken, Darren. Nicht nötig. Schicksal. Der Barkeeper im Coffeeshop sagt, dass deine Bestellung umgeändert worden ist und ein Typ den Rest bezahlt hat. Er hat behauptet, er wäre dein Freund. Wüsste gern, wer das war. Komm schon, lass uns hier verschwinden. Ab jetzt wohnst du bei mir. Das ist der Ersatzschlüssel. Fühl dich bei mir ganz wie zu Hause. Wenn du Lust hast, kannst du das Klavier ausprobieren. Hm? Kannst auch rauchen. Machen wir das Fenster auf. Margot will nicht, dass alles vollgequalmt wird. Margot? Ja, Margot Highland. Der gehört die Wohnung. Ich bin ihr Untermieter, passe auf die Wohnung auf und kümmere mich um alles, wenn sie weg ist. Warum hast du mir noch nichts von ihr erzählt? Hat sich noch nicht ergeben. Wo ist sie jetzt? Sie hat ein Haus in Kalifornien, nördlich von San Francisco. Wenn Chad in der Gegend war, hat er immer bei ihr gewohnt. Sie weiß wahrscheinlich mehr über Chad als sonst jemand. Danke für alles, Mann. Kein Problem. Ist das nicht ein bisschen zu viel des Zufalls, dass Darren direkt nach meinem Sturz in derselben Gasse unterwegs war wie ich? Da. Im Hotel öffne ich den Schrank, um die Mappe herauszuholen. Ist das verdammt nochmal. Die Mappe ist weg. Mist. Ich sehe mich im Zimmer um. Alles wirkt völlig unverändert. Jetzt muss ich wirklich mit Inspektor Decker reden. Das ist die Mappe Ihres Freundes, oder etwa nicht? Ich verstehe nicht, wo... Sie wurde gestern Nacht unter dem Bett einer Prostituierten gefunden und bei mir abgeliefert. Wer hat sie dort liegen lassen? Der Mann, der die Mappe zurückgelassen hat, kann der Beschreibung nach nicht Ihr Freund gewesen sein. Da war sich die Dame ganz sicher. Mr. Buffington ist ab sofort eine amtlich für vermisst erklärte Person und wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Gibt es noch irgendetwas, was Sie mir mitteilen könnten? Ja, da ist noch etwas, das Ihnen nicht gefallen wird. Ich beichte ihm, die Mappe in Ace Zimmer gefunden und behalten zu haben. Jetzt werden wir Ihretwegen länger brauchen. Ich will jetzt von Ihnen, dass Sie darüber nachdenken, Mr. Horn, wie und warum diese Mappe überhaupt hinter die Heizung kam. Ja? Ich gehe davon aus, dass Sie die Unterlagen durchgesehen haben, als Sie sich in Ihrem Besitz befanden. Ja, klar, habe ich. Tut mir leid. Es wäre gut, wenn Sie die Papiere jetzt noch einmal durchsehen und überprüfen, ob etwas fehlt. Oder vielleicht noch wichtiger, ob etwas dabei ist, das nicht da sein sollte. Und, hast du was gefunden in der Mappe? Nur ein Kassenbon aus einem Copyshop. Alles ist fotokopiert worden. Ich habe im Laden nachgefragt und dem Typ dort das Foto gezeigt. Er konnte sich sehr gut erinnern. Es war Ace. Warum sollte er alles kopieren? Na, gehen wir mal davon aus, dass er die Mappe wirklich in der Hoffnung zurückgelassen hat, dass ich sie finde. Dann bekommt er heraus, dass ich sie tatsächlich habe, will aber mit seinen Recherchen weitermachen und braucht dazu seine Notizen und die Artikel. Er stiehlt sie sich zurück, kopiert den Inhalt und sorgt dann dafür, dass sie wieder auftaucht. Und lässt sie einfach irgendwo liegen, weil er hofft, dass jemand sie findet, bei der Polizei abgibt, die dich dann verständigt und sie dir wieder aushändigt. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wurde ihm gestohlen, womit er nicht gerechnet hat. Er wollte sie mir nach dem Kopieren wieder zurückgeben, weil der Mistkerl wusste, dass ich ihm bei seinen Recherchen helfen würde. Da hatte ich auch recht gehabt. Ich muss ihn finden, Fletch. Er ist irgendwie in Schwierigkeiten geraten, das spüre ich. Mir kam so der Gedanke, was ist, wenn Chet einem seiner Dealer Geld schuldete, vielleicht eine Menge Geld? Ja. Damals wurde auch ein gewisser Van Gogh verhört, ein kleiner Junkie, verkrachter Musiker. Soll dieselbe Drogenconnection wie Chet gehabt haben. Und als Chet die Kohle nicht rüberrückte, hat der Gangster ihn umgebracht, aus dem Fenster gestoßen, um ein Exempel zu statuieren. Nein, das behaupte ich doch nicht. Angenommen, er ist wirklich gestürzt, genau wie die Polizei sagt. Angenommen, es war also ein Unfall, der passierte, bevor dieser Dealer sein Geld eintreiben konnte. Der Dealer, der damals in die Röhre gucken musste, der will seine Knete. Selbst nach all der Zeit, das meinst du doch? Ja. Wenn es um eine große Summe ging, warum nicht? Aber warum sollte dieser Dealer denken, dass Ace etwas über Geld weiß, das Chet Baker vor 11 Jahren schuldig geblieben ist? In einem Artikel aus Ace Aktenmappe sprach jemand über Chets Einkommen in dem Jahr vor seinem Tod. Und? Es sollen über $200,000 im Jahr gewesen sein. Verdammt nochmal. Genau. Also wo ist der ganze Schotter? Dein Professor läuft also nichtsahnend in diese Sache hinein, meint, er würde ein Exklusivinterview mit Chet Bakers Drogenconnection bekommen? Ja, woraufhin der Dealer ihn zwingt, sich dieser Frage ernsthaft anzunehmen, weil er hofft, dass sein Geld vielleicht noch irgendwo aufzutreiben ist. Ich weiß ja nicht, Mann. Vielleicht hat Chet das ganze Geld ja auch einfach ausgegeben. Halt, halt, halt sofort an! Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los? Ich glaube, ich habe Ace. Ace in der Straßenbahn gesehen. Du spinnst doch total. Evan Horn hier, Inspektor. Gibt es was Neues über meinen Bekannten? Wir haben einige Touristenhotels überprüft. Ja? Offensichtlich hat Ihr Freund Mr. Buffington in so einem Hotel gewohnt. Im Kanalhaus. Sehr luxuriös und teuer. Was? Wann? Ist er noch da? Nein. Es war nur für ein paar Tage. Er ist auch dort schon wieder abgereist. Und man weiß genau, dass er es war? Ja. Ich habe einen Kollegen mit seinem Foto hingeschickt. Sie haben ihn eindeutig identifiziert. Mr. Horn? Ja, Entschuldigung. Was heißt das nun? Das bedeutet schlicht und einfach, dass Ihr Bekannter nicht vermisst wird. Offensichtlich will er einfach nicht gefunden werden. Sie werden also nichts weiter unternehmen? Was soll ich denn Ihrer Ansicht nach tun, Mr. Horn? Meine Kollegin hat mir erzählt, dass gestern ein Mann hier war, der sich als ihr Freund ausgegeben hat. Aber er war kein Amerikaner, er war Holländer. Ich hole das Foto von Ace heraus, um es ihr zu zeigen. Das ist doch der Mann, mit dem Sie persönlich gesprochen haben. Professor Buffington. Ja. Mein Freund steckt möglicherweise in großen Schwierigkeiten. Ich muss ihn finden, verstehen Sie? Diese Chet Baker-Gedenktafel drüben am Prinz-Henrik-Hotel. Ja. Gibt es irgendeine offizielle Liste der Stifter und wer wie viel gegeben hat? Naja, die Stifter stehen doch auf der Tafel, aber die einzelnen Beträge? Ich weiß nicht, diese Informationen sind vertraulich. Einige Beträge wurden bar bezahlt, andere mit Verrechnungschecks, andere wurden überwiesen. Überwiesen? Ja. Ich muss diese Liste sehen, bitte. Ein Name könnte mir ungemein helfen. Tja, ich weiß nicht. Wenn die Akte rein zufällig auf Ihrem Tisch läge, dann wäre es doch nicht Ihre Schuld, wenn ich sie mir kurz ansehen würde. Was meinen Sie? Also nochmal. Einer der größten Beträge auf der Liste stammt von einem anonymen Spender. Ja, natürlich könnte das einfach ein großer Fan sein, der nicht namentlich aufgeführt werden will. Aber es könnte sich doch auch um jemanden handeln, der Zugang zu Chats Vermögen hatte. Jemand, dem er völlig vertraute. Jemand, der Geld für ihn verwahrte, bis er es brauchte. Oh Gott. Was? Ich kenne da so jemanden. Wen? Fletcher. Du sitzt in ihrer Wohnung. Margot Highland? Du hältst es für möglich, dass sie für Chad Geld verwahrt hat. Dass sie vielleicht ein Bankkonto für ihn eröffnet hat und niemand etwas davon ahnt. Alles ist möglich, wenn es um Chad geht. Margot kennt sich mit Geld aus. Sie weiß, wie man es anlegt. Und nach dem, was ich gehört habe, hatte Chad es nicht so mit dem Papierkram. Oh Mann. Ich traue mich kaum zu fragen. Aber was willst du jetzt machen? Ich muss mit Darren reden. Hallo Leute. Hey, vertraut den Fall ruhig mir an. Hock dich hin, Darren. Nimm diese Scheißbrille ab und hör mit dem Chefgetue auf. Wir haben hier ernsthafte Sachen zu besprechen. Okay. Das bleibt unter uns dreien. Verstanden? Ja. Ich suche einen ganz bestimmten Typen, Darren. Gut möglich, dass er gar nicht mehr im Geschäft ist. Es ist schon lange her, aber er könnte Chad Bakers Drogenconnection gewesen sein. Hör zu, Mann. Ich erledige hin und wieder mal was für andere Leute. Du weißt schon, damit so ein bisschen was Bares reinkommt. Aber ich verkloppe keine Drogen. Das sollst du auch nicht, Darren. Du sollst den Typen nur finden. Der Dealer heißt Van Gogh. Van Gogh? Ja. Mann, da hat euch aber einer verarscht, was? So heißt er, Darren. Und es ist uns vollkommen ernst damit. Vollkommen, Darren. Ja, was soll's, Mann. Ich kann mich ja mal umhören. Sie lassen einfach nicht locker, was? Inspektor, gibt es noch was Neues in meinem Fall? Hören Sie, die Prostituierte, die Aktentasche bei uns abgegeben hat, wurde brutal zusammengeschlagen. Was? Kann ich Sie sprechen? Nein, sie liegt im Krankenhaus. Es war aber derselbe Mann, der die Mappe bei ihr liegen gelassen hat. Hören Sie, Mr. Holmes, die Leute, die Sie und Ihr Freund da in Unruhe versetzen, sind sehr gefährlich. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden... Nach Mitternacht im Sea Dyke, Chinatown. Wir laufen an Mietskasernen und verlassenen Lagerhäusern vorbei. Kalter Wind vom Hafen im Wettstreit mit kalten Küchenausdünstungen. Van Gogh ist ein alter Knacker mit langen Haaren. War mal Schlagzeuger. Aber der Stoff hat ihn fertig gemacht. Ich habe gehört, dass er damals dieselbe Connection wie Chad hatte. Im schwach beleuchteten Treppenhaus der Gestank zerbrochener Weinflaschen, zerdrückter Bierdosen, vermischt mit Urin und etwas Undefinierbarem. Hey! Van Gogh! Ja, wer ist denn da? Hey, ich bin's! Darren, Mann! Ich hab den Typen dabei, von dem ich dir erzählt habe. Ja, mach schon auf, Alter! Hier draußen stinkt's! Er trägt ein Unterhemd, das einmal weiß gewesen sein muss. Abgewetzte Jeans. Der Geruch hier drin ist auch nicht besser als im Hausflur. Van Gogh setzt sich aufs Bett, klemmt einen Stick zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand und biegt die Finger um den Schaft des Trommelstocks. Was ist meine Zigarette für mich? Van Goghs Finger wurden mal gebrochen und sind nie wieder richtig zusammengewachsen. Aber die Bewegungen haben sie nicht vergessen. Hier, gehört dir. Ich gebe ihm das Päckchen. Wäre Chad Baker nicht Chad Baker gewesen und noch am Leben, würde er dann auch in so einem Zimmer wie dem hier sitzen? Und auf einer alten Trompete blasen? Hast du mit Chad Baker zusammengespielt? Ja, zwei, vielleicht dreimal. Lange her. So schön, seine Trompete. Chad und Van Gogh könnten derselben Familie angehören. Irgendeinem uralten Stamm, für den Heroin die Friedenspfeife ist. Ich suche nach einem Mann, dem Chad vielleicht Geld geschuldet hat. Seine Connection. Und vielleicht auch deine. Ja, bist du von den Bullen? Nee, ich Klavierspieler. Ich versuche, nur etwas für Chad zu tun, für einen Freund. Ah, Klavier, hör zu. Du kennst das Stück. Ein alter Bebop-Titel von Sonny Rollins. Leo. Ja, genau. Hey, was geht denn hier ab, Mann? Komm, ich zeig's dir. Van Gogh beachtet Darren nicht. Wir folgen ihm zwischen Häusern und durch Gassen hindurch, bis wir die Lichter des Bahnhofs sehen. Hier lang, wir sind gleich da. Schließlich bleiben wir vor einem Coffeeshop stehen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Derselbe Laden. Aber er bleibt draußen. Hey, was? Wie? Wartet! Bring mir doch wenigstens was mit! Wir gehen durch den starken Marihuana-Dunst nach hinten. Am hinteren Ende des Tresens gibt es eine Sitznische, eine Art Alkoven, an dem zwei Männer sitzen, als hätten sie auf mich gewartet. Den einen erkenne ich sofort. Er hat weder seinen Trenchcoat noch die Aktentasche dabei, aber es besteht kein Zweifel. Vermutlich ist er auch derjenige, der in genau diesem Coffeeshop etwas viel zu Starkes für mich bestellt hat. Die gehören dem Pen. Amsterdam gibt es nicht viele. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Der andere Mann muss die Connection sein. Er ist schätzungsweise Ende 60, schütteres, graumeliertes Haar, teurer Anzug. Van Gogh schlurft auf ihn zu und spricht leise mit ihm. Der Mann zieht ein Bündel Geldscheine aus der Tasche, zählt ein paar ab und händigt sie Van Gogh aus, ohne die Augen von mir abzuwenden. Van Gogh sieht die Scheine noch nicht einmal an. Er stopft sie einfach in die Tasche und geht raus. Sei vorsichtig. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Professor Buffington. Ich habe allerdings Ihren Namen vergessen. Der Hass. Setzen Sie sich, Mr. Horn. Was Ihren Bekannten anbelangt, wir haben keine Ahnung, wo er derzeit ist. Er kam nach Amsterdam und hat mit seinen Fragen nach Chet Baker eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Fragen, die Erinnerungen an alte Schulden wieder wach werden ließen. Ich habe ihm die Gelegenheit geboten, mit Mr. Navarro zu sprechen. Er nickt in die Richtung des älteren Mannes, der ihn bei der Erwähnung seines Namens ansieht. Warum? Was hatten seine Recherchen über den Tod von Chet Baker mit Ihnen zu tun? Chet Bakers Abhängigkeit und seine Unachtsamkeit in Gelddingen waren so bekannt wie seine Musik. Aufgrund seiner Prominenz und seines Einkommens wurde ihm bisweilen Kredit gewährt. Er zahlte seine Schulden früher oder später immer. Außer beim letzten Mal. Und dieses eine Mal, von dem Sie sprechen, war direkt vor seinem Tod? Ja. Weswegen Mr. Navarro sich zum Teil selbst die Schuld an dem Verlust gibt. An Chet Bakers Tod? Wir reden hier von Geld. Nichts weiter. Chet Baker ging Mr. Navarro aus dem Weg. Mr. Navarro hat nach ihm gesucht. Aber er kam zu spät. Wie hoch waren seine Schulden? Sagen wir, es war eine Summe, die es lohnte, den Spuren ihres Bekannten nachzugehen. Er hat mir von Anfang an gesagt, wenn Geld da ist, wird Evan Horn es finden. Das hat er gesagt. Und dann waren sie auch schon da. Wie auf Bestellung. Und wenn nicht? Ich spreche keine leeren Drohungen aus, Mr. Horn. Sie haben bis Montag Zeit, das Geld verfügbar zu machen. Oder mich zu überzeugen, dass kein Geld vorhanden ist. Er schuldete Mr. Navarro $23.000. Diesen Betrag erwarten wir. Nicht mehr und nicht weniger. Hat Ace aus Angst so gehandelt? Allein die Androhung von Gewalt hätte bei ihm schon ausgereicht. $23.000? Du könntest einfach abhauen, weißt du? Das nächste Flugzeug steigen. Und dann? Als nächstes würden sie dich aufs Korn nehmen. Wen könnte ich anrufen, dass er mir $23.000 schicken soll? Ich will denen noch nicht mal 23 Cent geben. Kennst du irgendjemanden, der bei der Bank arbeitet? Der dir einen Gefallen schuldet oder dir einen tun würde? Vielleicht ja, solange es nichts Illegales ist. Ein Typ ist ein großer Fan von mir und mag mich irgendwie besonders. Warum? Es wäre nicht direkt illegal, eher am Rande der Legalität. Wenn es klappt, muss ich danach kurz zurück in die Staaten. Aha. Aber keine Sorge, ich komme wieder. Ich komme immer rechtzeitig zu meinen Gigs. What happened exactly? If he fell down or he jumped, nobody knows. Yes. Mm-hmm. It really is. The only man who knows is Mr. Baker himself. So. gelistete Hass von Evan Horn bitte aus. Netherlands Kreditbank, morgen früh um 10 Uhr. Mr. Van Leer, Fletchers Freund bei der Bank, hätte nicht seriöser aussehen können. Wellige graue Haare, Schildpattbrille, Dreiteiler, Taschenuhr mit Kette. Mr. Horn, es entspricht überhaupt nicht unserem üblichen Geschäftsgebaren. Aber ich habe hier etwas, das sicherlich seinen Zweck erfüllen wird. Er reicht mir zwei Dokumente. Ich sehe Daten, Geldbeträge, Bankstempel und den magischen Namen. Alles andere ist auf Holländisch und sieht verdammt wichtig aus. Kommt er bald? Er kann jede Minute hier sein. In diesem Moment betritt de Haas zügigen Schritts die Bank. Er sieht wie ein wohlhabender Geschäftsmann aus. Ich lasse mich nicht gerne irgendwo hin zitieren, Mr. Horn. Uns geht es hier um die Bestätigung, dass Mr. Bakers Bankkonto nach seinem Ableben inaktiv war und etwaige Ansprüche gegenüber diesem Konto genauerer Untersuchung bedürfen. Sehr richtig. Da der Kontoinhaber kein Niederländer war, habe ich beim Einholen der notwendigen Informationen eng mit der hiesigen Polizei zusammengearbeitet. Inspektor Decker ist über unsere heutige Zusammenkunft informiert. Unser Unternehmen weiß Ihre Bemühungen zu schätzen. Es handelt sich um ein sehr altes Konto, weswegen ich mir erlaubt habe, in unserem Archiv nachzusehen und einen Ausdruck der letzten Kontobewegung anzufertigen. Bitte sehr. Das Konto wurde wegen mangelnder Kontobewegungen geschlossen. Das verbleibende Guthaben wurde von den Bankgebühren verbraucht. Ja, das ist korrekt. Wie Sie sehen können, ist das über 10 Jahre her. Und andere Konten hatte er nicht? Nein, ich habe alle unsere Datenbanken durchsucht. Ich verstehe. Ja, tja, Sie sehen, Mr. De Haas. Ich habe das Konto gefunden, aber mehr ist da nicht. Ja, sehr enttäuschend. Darf ich das für meine Geschäftsunterlagen behalten? Natürlich, gerne. Es sind Kopien. Ein guter Rat für Sie, Mr. Horn. Ja. Bleiben Sie bei der Musik. Es ist wesentlich ungefährlicher. Jetzt, wo ich hier bin, ist auch meine Wut auf Ace wieder da. Und ich fürchte mich vor dem Treffen. Und irgendwo in meinem Hinterkopf spukt die schwache Hoffnung herum, dass es eine vernünftige Erklärung gibt. Etwas, das ich logisch verstehen und verzeihen kann. Hallo, Ace. Evan? Woher? Was machst du hier? Habe ich dich überrascht, was? Hast wohl gedacht, ich wäre noch in Amsterdam? Zu schade, dass wir uns da verpasst haben, aber du bist etwas plötzlich abgereist, nicht? Ach, Evan, ich weiß, dass du wütend sein musst. Die Situation ist mir irgendwie entglitten. Ich weiß nicht mal genau, wie. Du hast mich missbraucht, damit ich Nachforschungen für dich anstelle, indem du mich hast glauben lassen, dass dir etwas zugestoßen ist. Ich weiß es. Es eskalierte irgendwie. Ich dachte, ich hätte die einmalige Gelegenheit, mit Chads Dealer zu sprechen. Etwas, das ich für das Buch benutzen könnte und dann... Und davor schon, davor hättest du der Sache jederzeit ein Ende bereiten können. Deine Jacke und Aktenmappe sind bei der Polizei gelandet. Ich bin davon ausgegangen, dass als nächstes deine Leiche dort auftauchen würde. Ich kann dir keine Erklärung bieten, die du akzeptieren würdest. Der Haas und der andere Kerl bedrohten mich. Ich hatte Angst, Evan. Ich wusste nicht, was sie tun würden. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich Navarro und der Haas ebenfalls kennenlernen durfte. Mit solchen Leuten spielt man nicht. Und was hätte deiner Meinung nach passieren sollen, als du mich dann ans Messer geliefert hattest? Die Rückreise hierher war meine letzte Hoffnung. Ich wollte mit Margot reden. Aus den Einzelteilen ein Ganzes machen, in der Hoffnung, dass es reichte, um den Verleger zufriedenzustellen. Und was wolltest du mir sagen, verdammt nochmal? Ich fass es nicht, dass du immer noch an den Verleger denkst. Evan, kann ich es irgendwie... Ich weiß nicht, Ace. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Das hoffe ich wirklich. Komm, so anders als ich bist du gar nicht. Was? Du willst es doch genauso sehr wissen wie ich. Bei dir geht es nicht um ein Buch, aber du bist doch genauso besessen davon wie ich. Gut möglich, Ace. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dir und mir. Ich würde es nicht auf deine Kosten wissen wollen. Vielleicht stimmt es wirklich. Vielleicht unterscheiden wir uns doch nicht so sehr. Denn wenn Ace völlig Unrecht hätte, würde ich jetzt einfach zurückfahren. Das aber habe ich nicht vor. Ich bin weiter auf der Suche nach Chet Baker und nach der Antwort auf die letzte ungeklärte Frage. Nach dem Geld. Und wie viel war auf dem Konto, Margot? Sie werden es nicht glauben. Aber es waren über 87.000 Dollar. Boah. Verdammt, ich konnte es selbst nicht glauben. Nach seinem Tod habe ich das Konto aufgelöst, das Relief gespendet und zerbreche mir seitdem den Kopf darüber, was ich mit dem restlichen Geld machen soll. Aber auf einmal gab es jede Menge Leute, die Ansprüche anmeldeten. Und ich wollte nicht, dass das Geld an die Anwälte ging. Seitdem habe ich es immer vor mir hergeschoben. Was glauben Sie, Margot? Ist er gesprungen? Ich weiß, dass er nicht gestoßen wurde. Sind Sie sicher? Ja. Ein Dealer war auf der Suche nach ihm, aber er hat ihn nicht gefunden. Ich hoffe bei Gott, dass er gestürzt ist und nichts davon mitbekommen hat. Ich hatte noch weitere Gespräche mit Margot Heiland. Sie will mit einem Teil des Geldes eine Chet Baker Stiftung für junge Musiker einrichten und hat versprochen, bald nach Amsterdam zurückzukehren, um die Sache ins Rollen zu bringen. Als wir vom Baby Grand nach Hause fahren, fühle ich mich total entspannt. Das wunderbar müde Gefühl, das mich nach jedem befriedigenden Auftritt überkommt. Wir fahren am Prinz Hendrik Hotel vorbei und ich bitte Fletcher anzuhalten. Hast du immer noch nicht genug von diesem Hotel? Ich betrachte noch einmal die Gedenktafel. Die Inschrift ist im Licht der Straßenlampen und des Hotels gerade noch lesbar. He will live on in his music. For anyone willing to listen and feel. Alles klar? Ja, das geht mir gut. Was ist das? The Peacocks. Aus der Platte von Stan Getz und Jimmy Rolls. Junger Tenorspieler, alter Pianist. Wir sind genau das Gegenstück dazu. Kennst du das Lied? Noch nicht, aber ich kann's lernen. Auf der Suche nach Chet Baker. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Bill Moody. Übersetzung aus dem Amerikanischen, Anke Caroline Burger. Es sprachen Evan Horn, Martin Engler, Ace Buffington, Michael Wittenborn, Fletcher Page, Wolf-Dietrich Sprenger, Edward De Haas, Jörg Dippe, Inspektor Decker, Tim Grube, Darren Mitchell, Fjodor Olef, Margot Heiland, Barbara Nüsse. In weiteren Rollen Jens Rachut, Jürgen Uther, Maria Magdalena Waczynska, Arne Schumacher, Konstantin Graudus, Uli Plessmann, Julia Holmes und Sven Schäker. Technische Realisation Rudolf Grosser, Corinna Gartmann, Marc Schettler, Jens Kunze und Sebastian Ohm. Saxophon Lutz Büchner, Bass Ingmar Heller, Schlagzeug Nathan Ott. Komposition und Piano Wladislaw Sendecki. Regieassistenz Janine Lüttmann. Hörspielbearbeitung und Regie Wolfgang Sesko. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016. Redaktion Christiane Ohaus.